im Wagen, mach's Radio an. Die Woche ist zu Ende, das Leben fängt an. Ich dreh die Boxen erstmal richtig auf. Zwei herrlich faule Tage, oh Mann, wie freu ich mich darauf. Einfach geil, endlich frei, denn die Woche ist vorbei. Nur noch du und ich, nur du und ich, wir zwei. Einfach geil, endlich frei, denn die Woche ist vorbei. Nur noch du und ich, nur du und ich, wir zwei. Endlich Feierabend, Türe zu und raus. Kurz noch an die Tür und nichts wie nach Haus. Raus aus den Klamotten, dann ein kaltes Bier. Das Leben kann so schön sein, der Tag gehört mir. Einfach geil, endlich frei, denn die Woche ist vorbei. Nur noch du und ich, nur du und ich, wir zwei. Einfach geil, endlich frei, denn die Woche ist vorbei. Nur noch du und ich, nur du und ich, wir zwei. Vielleicht gehen wir ins Kino, vielleicht beim Bier zu Haus. Auf jeden Fall erschlaf ich mich erstmal richtig aus. Wir können alle guten Freunde wiedersehen. Doch auch wir zwei alleine ist einfach wahnsinnig schön. Einfach geil, endlich frei, denn die Woche ist vorbei. Nur noch du und ich, nur du und ich, wir zwei. Einfach geil, endlich frei, denn die Woche ist vorbei. Nur noch du und ich, nur du und ich, wir zwei. Wir zwei.